1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, mit kleiner Verspätung melden wir uns zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Wir starten jetzt in eine neue Talkwoche. Diese Woche auch ganz durchgehend. Es ist ja kein Feiertag in dieser Woche. Also ich freue mich auf euch und eure Themen, eure Anrufe. Heute freie Themennacht. Ihr könnt anrufen zu jedem Thema, das euch interessiert und über das ihr gerne mit mir reden, streiten oder plaudern wollt. Ich würde unter anderem übrigens noch ganz gerne mit euch darüber reden, ja, wer soll denn nun Nachfolger von Thomas Gottschalk bei Wetten, dass werden? Harpe Kerkeling hat abgesagt am Samstag, vielleicht haben es einige von euch gesehen oder dann auf jeden Fall später gelesen. Und jetzt ist die große Frage der Fernsehnation, wer soll es denn nun machen? Habt ihr eine Idee, wer ist euer Favorit? Wem würdet ihr zutrauen, das genauso gut oder vielleicht sogar noch besser zu machen als Thomas Gottschalk? Das frage ich euch zusätzlich zur freien Themennacht heute. Also wenn ihr gerne mit mir reden wollt, ganz egal über was, Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und der erste Anruf heute Nacht hat den schönen Namen Dean und ist 21. Hallo Dean. Hallo Domian. Domian, ich rufe an, weil meine Tochter ist am 15. Oktober verstorben, diesen Jahres, plötzlich ein Kindstod. Ja. Und meine Freundin hat mich auch leider, glaube ich, schon längst verlassen. Du glaubst, deine Freundin hat dich längst verlassen? Wie habe ich das zu verstehen? Ja, Domian, weil meine Tochter wurde am 26. diesen Monats, des Oktobers beerdigt. Mhm. Und dann war sie noch bei mir die Tage bis, ich glaube, den 1. November. Und dann habe ich aus Jux irgendwie ihre E-Mails dann gecheckt und herausgefunden, dass sie mit ihrem Ex-Freund, der sie auf Deutsch gesagt hat, fies behandelt hat, geschrieben hat, obwohl sie mir das versprochen hat. Ja. Und am Dienstag war sie dann noch bei mir und dann sagte er, Schatz, ich muss mal kurz zu meinen Eltern nach Hause. Da habe ich gesagt, ist in Ordnung, ruf mich einfach an, wenn du zu Hause bist. Und dann gegen abends ruft sie mich dann, ja Schatz, ich bin jetzt müde, ich gehe jetzt pennen. Und dann habe ich einfach die Mails dann aus Versehen gecheckt und dann habe ich gesehen, sie hat mit ihrem Freund, Ex-Freund geschrieben, obwohl sie mir versprochen hat, das nie zu tun. Und dann haben wir darüber gesprochen und dass ich ihr das verzeihe, aber wirklich hinweg bin ich nicht gekommen. Und am Samstag waren sie dann bei mir dann wieder zu Hause und dann ist die Situation eskaliert. Da hat sie gesagt, ja, ich brauche dich nicht mehr im Moment, ich will Abstand von dir, ich brauche Pause und sie ist eiskalt. Jetzt lass mich mal fragen, wie lange wart ihr bisher zusammen? 2 Jahre. 2 Jahre. Das Kind ist am 15.10. gestorben. Wie alt ist das Kind geworden? Euer Kind? 3,5 Monate. Ja. 3,5. Es war der plötzliche Kindstod. Genau. Ihr habt nicht zusammen gewohnt, ihr beiden, bisher? Nein, sie hat bei ihren Eltern gelebt. Mhm. Ich wohne alleine. Mhm. Und deshalb hat sie mich dann auch öfters Wochenende immer besucht. Und ich bin seit einem Monat arbeitslos. Mhm. Lass mich noch was fragen zu dem Kind. Das Kind war dann bei deiner Freundin, bei der Mutter. Bei meiner Freundin zu Hause in Duisburg. Genau. War es ein plötzlicher Kindstod, so wie man das kennt, dass man morgens in das Zimmerchen, über das Zimmer kommt und man sieht, dass das Kind verstorben ist? Wie genau war es? Es war so dumm. Ich bin um Mitternacht aufgestanden, hab mein Kind, meine Tochter dann in den Schlaf gewogen, mit Milch gefüttert und um 3 Uhr ist sie dann eingepennt. Und dann habe ich sie im Bett gelegt, weil ihr Kinderbett liegt auch neben unserem Bett bei ihr zu Hause. Hm. Und da habe ich meine Freundin gefragt, das Baby schläft jetzt. Und dann gegen 6 Uhr morgens bekam sie einen Anruf von ihrem Vater. Hm. Und dann hat sie dann aufgelegt und nach dem Baby dann geschaut und gesagt, ja, das Baby atmet nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, was? Ich bin aufgestanden, habe dann sofort versucht, erste Hilfe zu leisten, weil ich in der Lehre vom Krankenpfleger war. Hm. Und dann hat sie Notarzt angerufen und die kamen und haben sofort festgestellt, ja, ihre Tochter ist leider verstorben, die Leichenstarre ist schon aufgetreten. Das heißt, da konnte man nichts mehr machen? Nein, Dummel. Wie hast du diese furchtbare Nachricht da im ersten Moment aufgenommen? Ich war geschockt, wütend. Auf wen wütend? Wütend, weil ich nichts machen konnte, Domian. Verstehe. Also auf keine Person, sondern aufs Schicksal wütend, so kann man sagen. Genau. Ja. Und das war auch so bei ihr auch zu Hause, war das, sie hatten auch Hunde, zwei. Und bei denen war das immer so geteilt, die Liebe. Da war nachts, ja, könnt ihr das Kind nicht mal leise halten, ich brauche auch meinen Schlaf. Und vor allem die Mutter von meiner Freundin, weil wir bräuchten, dann hatten wir auch mal Hilfe gebraucht. Ich kam dann zu ihr und dann der Hund stand mir im Weg. Kam dann Spruch von der Mutter, ja, tritt den Hund nicht, sonst tritt ich dich. Na gut, das ist eine andere Geschichte mit den Hunden. Genau. War denn die Beziehung bis zum Tod eurer Tochter gut zwischen euch beiden? Ja, Domian, wir haben zusammengehalten. Glaubst du, dass deine Freundin jetzt durch den Tod der Tochter so irritiert, vielleicht schockiert ist, dass sie so drauf ist, wie sie jetzt drauf ist? Ich weiß das nicht, Domian, ich weiß das nicht. Und im Gespräch kriegst du das auch nicht raus? Du hast nicht noch klarer nachgefragt, was genau ist los? Sie sagte nur, sie weiß nicht mehr, was sie will, ob sie überhaupt noch das Gleiche empfindet, weil sie sagt, seitdem sie weg ist, ist alles ganz anders. Ja, eben, seitdem sie weg ist, also seitdem die Tochter weg ist. Das genau. Das heißt, deine Freundin steht natürlich auch noch unter enormem Schock. Das ist ja eine ganz, ganz furchtbare Angelegenheit, das Kind so zu verlieren. Vielleicht ist es so zu erklären, dass sie jetzt plötzlich wieder Kontakt zu ihrem Ex aufgenommen hat, mit dem schreibt und so weiter. Sie hat gesagt, ja, ich wollte nur herausfinden, ob ich noch Gefühle für den habe. Deshalb hat sie mir gesagt, und da sagte ich, sie willst du mich veräppeln? 2 Jahre hast du es mit mir ausgehalten. Dann willst du jetzt auf einmal sagen, ja, klar, verstehe ich. Ob du noch Gefühle für den hast. Ja. Was sagt sie denn, was sagt sie jetzt, wie es weitergehen soll? Sie will Abstand haben? Ja, die sagt, sie braucht Pause und dann, weil sie keinen klaren Kopf hat und dass sie erst Freitag mir die Antwort sagen wird. Jetzt kommende Freitag. Genau, und ich bin, weiß ich nicht, Domian, ich bin ganz platt arbeitslos, meine Tochter ist weg und dann, weißt du, Domian, ich habe keine Verwandte hier, ich bin alleine. Woher kommst du? Ich komme aus den Philippinen. Ah, verstehe. Dean, das ist alles unglaublich traurig. Und ich habe jetzt mal die Hoffnung, dass deine Freundin, wenn bis dahin alles gut war zwischen euch beiden, dass deine Freundin einfach im Moment so in einem solchen Schockzustand ist aufgrund des Todes, dass sie so seltsame Sachen macht. Wäre sie erreichbar, wenn du ihr vorschlägst, dass ihr zusammen mal zu einer Beratungsstelle geht? Ja, ich glaube, da wäre sie damit einverstanden. Fänd ich sehr angebracht in dem Fall, wirklich. Dass ihr einfach auch ein bisschen psychologische Hilfe bekommt nach diesem Schock, den ihr beide da habt ertragen müssen oder immer noch ertragt. Weißt du, Domian, ich habe keine Familie hier, verstehst du? Meine Tochter ist jetzt weg und dann auch noch das. Und jetzt habe ich im Moment keinen Job mehr und das werde ich nicht mehr alles verkaufen. Du hängst völlig allein in der Luft jetzt im Moment. Ja. Verstehe. War das Kind ein Wunschkind gewesen? Von uns beiden, ja. Aber wir haben das nie ihren Eltern gesagt, weil meine Freundin ist jünger als ich. Sie ist 4 Jahre jünger als ich. Ach, 4 Jahre, 17. Ja. Das heißt, die Eltern hatten Bedenken, als sie schwanger wurde? Wahrscheinlich. Ja. Ja, und die haben gefragt, ja, war das euer Wunschkind? Und wir haben nur gelogen, weil sie sich geschämt hat. Aber ich habe mich dafür eingesetzt, dass wir es doch kriegen. Und ja. Und jetzt die Katastrophe. Ja. Ich kann verstehen, wie dir zumute ist. Das ist ja auch eine Ausnahmesituation, in der ihr lebt. Ich habe ja nichts mehr zu verlieren, sage ich mal so. Verstehst du, sie ist jetzt nur noch die einzige, meine Familie, weil sie ist ja die Mutter meiner Tochter. Ich würde jetzt an deiner Stelle sie zunächst mal nicht bedrängen. Ich würde ihr das vorschlagen, wir geben dir gleich noch ein paar Adressen an die Hand, ich würde ihr vorschlagen, dass ihr zusammen mal zu einer Beratungsstelle geht und euch da auch beraten lasst, einmal was eure Beziehung anbelangt und vor allen Dingen auch, wie ihr mit diesem schrecklichen Unglück umgehen sollt. Sie ist extrem jung und du ja auch noch. Und wenn man dann sowas erlebt, das kann man manchmal gar nicht alleine schaffen. Nee. Ist das Kind dann, wie war die Beerdigung von dem Mädchen? Von meiner Tochter, da kamen meine Freunde, ihre ganzen Verwandten und mein Bruder kam, mein Vater und meine Mutter kamen. Und dein Vater und Mutter aus von den Philippinen? Ja. Weil du gerade gekommen. Ey, die sind extra hierher geflogen, kommen zu der Beerdigung. Genau, weil die hatten nie die Möglichkeit, meine Tochter zu sehen, nur über Fotos und Webcam. Mhm. Und deshalb, und dann ihre Mutter war auch total, die hat uns einfach enttäuscht. Sie hat sich nicht mal von mir verabschiedet, nichts, du mir. Mhm. Das macht das Ganze ja auch noch schlimm, dass die, ich sag mal, Schwiegermutter in Anführungszeichen sich auch nicht sehr freundlich dir gegenüber zeigt. Nein, deshalb weiß ich, das war immer ein Kampf zwischen mir und ihrer Familie und alles. Und ich habe dafür getan, damit nur die Beziehung bleibt, zur Liebe meiner Tochter auch. Weil ich will sie mich jetzt auch noch nicht verlieren. Hast du dein totes Kind nochmal dann, bevor es beerdigt wurde, gesehen? Ja, also der Verabschiedung. Sie war... Meine Tochter hatte das Taufkleid meiner Freundin an und im weißen Sarg und haben die aber alles gut gemacht. Wie hast du die Beerdigung überstanden? Wie hast du es geschafft? Ich habe ein bisschen versucht mit Arbeit suchen und mit nur ein bisschen Musik hören, ein bisschen sich ablenken und nichts Großartiges machen. Mit Freunden getroffen und Zeit geredet. Die Zeit danach dann, ja. Weil ich weiß nicht mehr weiter. Das glaube ich. Also wir rufen dich jetzt zurück. Das heißt, mein Psychologe, der Inga, ruft dich zurück. Der wird noch weiter mit dir sprechen können und er wird dir die entsprechenden Adressen geben. Geh mal so vor und schlag das auch deiner Freundin vor. Okay? Mach ich, Domian. Ich wünsche dir alles Gute und viel Kraft. Und es tut mir wirklich sehr, sehr leid für dich, für euch von Herzen. Okay, danke, Domian. Danke. Übrigens wollte ich sagen, ich höre deine Sendung, weiß ich, seit 3-4 Jahren. Ich bin zufällig darauf gekommen und habe mir mal gedacht, das ist so interessant. Und irgendwann habe ich mir gedacht, ich muss da mal hin, wenn die Zeit gekommen ist, dich mal anrufen. Nun war das ein sehr trauriger Anlass jetzt. Ja. Deshalb. Aber ich freue mich wirklich für deine Hilfe und mach deine Sendung weiter, Domian. Dankeschön, Dean. Vielen Dank. Sehr nett von dir. Ja. Jetzt legst du bitte auf und wir melden uns gleich bei dir. Okay. Tschüss. Danke. Tschüss, Dean. 0800 220 50 50. Peter, 43. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Grüß dich. Hallo, Peter. Weswegen rufst du an? Ich bin froh, es geht um Wetten, das. Ach so, um Wetten, das, ja. Na klar, du hast das angesprochen gehabt und es hat sich mal endlich ergeben, dass ich durchkomme. Und ich hätte zwei Vorschläge, also einen Favoriten und einen, ich sag mal so, gewagt. Ja, wir sind sehr gespannt. Und zwar Kai Pflaume. Ja. Und das zweite, die Andrea Kiewel. Ah, Andrea Kiewel macht doch den ZDF-Fernsehgarten, ne, soweit ich weiß. Eben. Ja. Und dadurch, ich gucke mir das dann nicht an, das ist nicht meine Altersgruppe, aber trotzdem ist die Frau sehr sympathisch. Und bei allen Sendungen, also stand ich gleich wirklich, außer wie gesagt, das wäre die zweite Option. Die erste eigentlich, wie gesagt, Kai Pflaume. Warst du denn auch ein also wäre dir am allerliebsten auch Harpe Kerkeling gewesen? Ich muss ehrlich sagen, das wäre nicht meine Option gewesen. Ich hätte mich auch gewundert, wenn er das gemacht hätte. Mhm. Ich meine, er ist als Spaßvogel bekannt und so ein bisschen so Gags. Aber ich hätte ihm das nicht zugetraut. Ja, er ist ein hervorragender Moderator. Große Sendung moderiert schon. Ich bin ja auch Fan von ihm, so ist es nicht. Aber ihm traue ich das Format ehrlich gesagt auch nicht zu. Und er sich wahrscheinlich auch nicht. Ach, ich glaube schon, dass er sich das zutraut. Er hat nur andere Vorstellungen. Er will anders arbeiten. Das hat er am Samstag auch gesagt. Egal. Deine Favoriten sind Kai Pflaume und die... Andrea, ja, genau. Was ganz gewagt ist, aber den beiden würde ich am ehesten zutrauen oder so. Heute war auch beim SWR, wo ich das gesehen habe, war die Frage auch schon mal offen gewesen. Ja. Und da kamen ja auch die unmöglichsten Möglichkeiten da jetzt heraus. Ich hatte da auch schon angerufen gehabt, wollte mich da melden. Aber da sind die zwei Namen auch gefallen. Hast du denn am Samstag die Sendung auch gesehen? Nee. Ich muss ehrlich sagen, ich habe das in der letzten Zeit kaum verfolgt. Oh, du bist gar kein Fan von Wetten, dass und hast trotzdem gute Vorschläge. Ja, ich habe mir das, danke, ich habe mir das früher mal das Jahr gerne angeguckt, ja. Die Wetten auch noch, ich sage mal, spektakulärer gewesen sind. Ja. Und in der letzten Zeit, ich will mal da heute so sagen, wo der schreckliche Unfall passiert ist, tut mir ja auch unendlich leid, aber das ist so ein bisschen abgeflacht, nicht mal so sagen. Ja, die sind natürlich vorsichtiger mit den Wetten, dass da nichts mehr passieren kann, das stimmt schon. Da ist im Prinzip der Ofen schon aus, will ich mal da heute so sagen. Ich sage, das kann nur irgendwie jemand heute hier retten, der vielleicht so wirklich kompetent, wie gesagt, von meiner Augen ist es eigentlich der Kai. Gut. Pflaume. So, dann nehmen wir das mal so zur Kenntnis. Also dein Favorit wäre jetzt Kai Pflaume. Ja. Ich schreibe das mal auf. Also das ist dein absoluter Favorit. Kai Pflaume. Du doch. Bitte? Oder mach du das doch. Nein, das muss ein großer Entertainer machen. Das muss ein Mensch machen, der richtig aus der Unterhaltung kommt. So, Peter, ich danke für deinen Anruf, für dein Statement. Mal sehen, was die anderen noch so sagen werden heute. Na, alles klar. Schön. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, und hier ist Alexandra. Alexandra ist 32. Guten Morgen, Alexandra. Guten Morgen, Domian. Was ist dein Thema? Ich habe zurzeit eine Affäre am Laufen. Sag bloß. Bist du denn in einer Beziehung auch? Ich bin verheiratet. Das auch noch? Ja. Gut, eine Beziehung hast du laufen. Wie lange schon? Also, mein Mann kenne ich schon 1,5 Jahre und seit dem 23. April diesen Jahres haben wir dann in Tunesien dann auch geheiratet. Dein Mann? Ja. Der Mann ist ein Tunesier? Ja. Ja. So, 1,5 Jahre und verheiratet, der Mann ist ein Tunesier. Habt ihr aber ein bisschen flott geheiratet, kommt mir so vor, oder? Ich sag mal so, ich war schon vorher verheiratet gewesen. Das heißt ja nichts. Deswegen muss man sich ja nicht gleich schon wieder ins Eheabenteuer stürzen. Muss man nicht? Mein letzter Mann, der war relativ, ich sag mal, aggressiv. Der hat mich auch ein paar Mal geschlagen und er war auch spielsüchtig gewesen. Ich bin auch. Ja, ja, umso vorsichtiger müsstest du doch sein, dich nicht so schnell wieder festzubinden. Ich frag's nur mal so, weil ich mich immer wundere, wenn ihr so schnell heiratet. Naja, ja, es ist jetzt passiert. Lebt dein tunesischer Mann, dein tunesischstämmiger Mann in Deutschland oder hast du ihn in Tunesien kennengelernt? Ich habe ihn übers Internet kennengelernt. Ah, und ist er dann durch die Heirat nach Deutschland gekommen? Nein, da gibt es noch einige Probleme. Die Behörden stellen sich quer. Ja, das legen wir mal die Sache mal eben zur Seite mit der Ehe. Und du hast eine Affäre schon wieder. Ja, leider, ja. Ich bin nicht so der Typ für eine Affäre. Aber nein, natürlich nicht. Habe ich auch gar nicht gedacht. Wie lange läuft die Affäre jetzt? Ach, das ist seit letzte Woche Freitag 1 Monat her. 1 Monat. Wo hast du den Mann kennengelernt? Im Internet? Nein. Sondern wo? Also ich kam aus dem Internetcafé raus, weil ich habe mich da mit meinem Mann gestritten. Ja. Und ich wollte halt einfach den Kopf klar bekommen und habe halt einfach, das war 8:30, 8:30, 9, und wollte ich halt ein bisschen Schaufensterbummel machen und... Jetzt sag bloß, du hast einfach einen Kerl angesprochen auf der Straße. Nee, andersrum, der hat mich angesprochen. Achso, der hat dich angesprochen. Hm. Einfach so, vor dem Schaufenster? Ja. Was hat er denn gesagt? Na, du? Oder wie? Es war am Abend ein bisschen kühl gewesen. Ich hatte halt nur so ein T-Shirt angehabt. Und ja, dann sagte er, ist ziemlich ein bisschen kalt. Ich sag, ist nur eigentlich nicht. Und dann sind wir halt so ins Gespräch gekommen. Und hat er mich gefragt, wo ich wohne. Ich dachte, ja, ich muss doch zwar mit dem Bus fahren, ein paar Minuten, aber... Ich wohne da und da. Und ich habe gesagt, ja, ich kann nicht nach Hause fahren. Hab ich gesagt, nee, ich wollte eigentlich zu meiner Freundin hin, aber... Hast du dich nach Hause fahren lassen? Der hat mich irgendwie dazu beredet, dass er mich nach Hause gefahren hat. Du bist aber leichtsinnig, sag ich dir. Ja, Mann, was bist du leichtsinnig? Das sagen meine Eltern. Du kannst doch nicht gleich mit einem fremden Kerl ins Auto steigen. Mann, du bist 32. Das machen ja junge Mädels nicht mal. So, dein Mann lebt aber in Deutschland zurzeit. Mein Mann, der ist noch in Tunesien. Ach so, aber damals war, als du den kennengelernt hast, vor 1 Monat, war dein Mann in Deutschland. Oder hattest du ihn übers Internet gestritten mit ihm? Also ich habe mich mit ihm übers Internet gestritten. Ah, ich verstehe. Jetzt verstehe ich das. Gut. So, jetzt hast du dich in den Typ, den vom, die, nennen wir sie die Schaufensterbekanntschaft. Hm? Hast dich verliebt in den? Nee, ist nicht so, so mein Typ. Als Gesprächspartner ist er top. Der gab, ist einwandfrei. Gab es Sex schon? Ja. Ja. Warum? Ich weiß nicht, es ist halt einfach so passiert. Ach, Alexander, Mensch. Du sagst mir, es ist nicht dein Typ, der ist als Gesprächspartner ganz gut. Dann passiert das doch nicht einfach so. Da muss man auch was dazu tun. Na, wir haben halt einfach nur geredet und... Ja, dann fallen von alleine die Kleider vom Leib und von alleine liegt man dann aufeinander, oder wie? Nee, ich sag mal so, der ist auch verheiratet, lebt in Trennung und... ja, und? Der hat nach Geborgenheit und Wärme gesucht, so wie ich auch, weil ich bin seit dem 7. Mai wieder in Deutschland und da fehlt mir halt was. Diese ja, Wärme. Das kann ich ja auch verstehen, aber wie liebst du denn deinen Mann, deinen tunesischen Mann? Ja, doch. Ja, doch, doch, klingt nicht so wie ja, sehr. Ja, sehr ist anders als ja, doch, doch. Liebst du? Ja, auf jeden Fall liebe ich meinen Mann. Nur wir streiten uns häufiger über das Internet. Und, warum? Über was streitet ihr denn? Wenn ihr jetzt schon streitet, wo ihr gar nicht miteinander zusammen wohnt, über was streitet ihr? Ja, ich soll halt, also von seiner Seite aus kommt da sehr viel Druck und ich kann dem Druck auch nicht so standhalten. Und das versteht er dann nicht. Welchen Druck übt er denn aus? In welcher Beziehung? Ja, dass halt, dass ich da was mit der Anwältin da was machen muss, dass er hier rüberkommt. Mhm. Und dann habe ich gesagt, es geht nicht so schnell. Und ich kann ihm das tausendmal erklären, aber der kriegt sie ja verkettet, der versteht Deutsch. Er versteht Deutsch und der redet auch Deutsch. Das habe ich gerade jetzt nicht richtig kapiert. Habt ihr jetzt in Tunesien geheiratet oder in Deutschland? Nein, wir haben in Tunesien geheiratet. Das heißt, geltet ihr im deutschen Recht als Mann und Frau? Ja. Das schon. Und durch diese Heirat hat er so formal auch das Recht, hier zu leben dann? Nur, eigentlich schon. Nur. Aber es gibt Probleme. Es gibt Probleme, ja. Kann es sein, ich meine, jetzt würde ich mal ganz ketzerisch fragen, kann es auch sein, dass er dich einfach gekascht hat, um nach Deutschland zu kommen? Dass das eine Zweckheirat ist? Nein. Ich hatte auch da eine Befragung gehabt bei der Ausländerbehörde und die haben auch meine Konten geprüft, ob da irgendwelche Gelder geflossen sind. Nee, oder das unterstelle ich dir jetzt auch gar nicht. Nein, das so meinte ich nicht. Ich meine, wenn du jetzt ganz, vielleicht mal ganz ernst in ihn hineinguckst, was sein Beweggrund ist, könnte das vielleicht sein, dass es gar nicht um dich geht, sondern um seine Aufenthaltsgenehmigung hier? Also nein, um Aufenthalt geht es ihm eigentlich gar nicht. Aber übt er Druck aus, dass er hierher kommen kann? Ja, weil er hat mich auch schon etwas ein halbes Jahr lang nicht mehr gesehen und und das macht ihn richtig fertig. Und letztens sagte er zu mir, wenn das nicht mehr geht, dann würde er halt nach Libyen auswandern. Oh. Ja, aber kannst du denn von hier aus so viel überhaupt regeln? Ja, nur mit der Anwältin, aber die Anwältin braucht ein paar Dokumente. Hm? Und ich war letztens bei der Ausländerbehörde und wollte ich halt ein paar Kopien von seinen Akten haben, dass die Anwältin das braucht. Mhm. Ja, und die haben sich halt einfach quergestellt, haben gesagt, nee, ist nicht, dann müsste die Anwältin selber einen Antrag stellen. Also, das ist eine bürokratisch kompliziert. Ja. Aber letztendlich bist du guter Dinge, dass es klappen wird. Kann man das so sagen? Ja, doch. Ja. Doch. Wie? Und dann droht der dir jetzt schon, wenn das hier nicht vorangeht, dass er nach Libyen auswandert? Ja, also der hat letztens mir das ja gesagt und habe ich gefragt, ja, warum willst du das machen? Ja. Ja, die ganzen Erinnerungen in dem Haus, er riecht dann mal mein Parfüm, was ich da mit hatte und das ich da aufgetragen hatte. Er vermisst mein Lachen und... ja, kann man ja auch verstehen, aber dann nicht gleich mit solchen Drohungen kommen. Das muss ja doch auch verstehen, dass das vielleicht unter Umständen ein bisschen kompliziert ist, dass alles nicht so ganz einfach ist. Das sagen Das sagt dein Onkel ja auch und der versteht das nicht. So, jetzt haben wir aber dein Problem noch nicht gelöst, nämlich du hast eine Affäre. Du hast einen Mann in Tunesien, für den du hier kämpfst, dass er nach Deutschland kommt und du lässt dich auf eine Schaufensterbekanntschaft ein. Das ist nicht in Ordnung, finde ich. Ja, ich weiß es selber. Und auch wenn du sagst, ich vermisse ihn und bin alleine, ja Gott, das sind oft Menschen, die auch in Beziehungen sind, die sind alleine aufgrund irgendwelcher Umstände und machen das nicht gleich. Das stimmt schon, gebe ich dir recht. Und ich habe auch so ein schlechtes Gewissen und ich kann mit meinem Mann darüber nicht reden. Nein, das musst du ihm noch nicht sagen. Dann wird er ja irre da unten. Das würde ich ihm gar nicht sagen. Aber du musst klar Schiff machen hier. Du musst dann jetzt die Sache so mit dem Typ beenden, dass ihr euch, könnt euch ja gerne unterhalten, aber da ist nichts mehr mit Affäre und Sex und so. Das muss tabu sein. Ja, ich habe auch, das ist schon 2 oder 3 Wochen her, habe ich halt das Thema angesprochen gehabt, mit Trennung, dass wir halt uns nicht mehr uns treffen können hier und in meiner Wohnung. Und seitdem läuft er permanent bei mir auf, ruft mich an, er fragt, ob ich zu Hause bin oder was auch immer. Ja, aber da musst du wirklich sagen, weißt ja, dass du verheiratet bist? Das habe ich ihm auch schon gesagt, ja. Da musst du sagen, du musst es nochmal sagen und da sagst du halt, dass du ein schlechtes Gewissen hast und dass du auch nicht in ihn verliebt bist. So hast du es mir ja gerade erzählt. Mhm. Also verliebt bin ich da nicht mit dem. Ja, aber dann ist es doch ganz einfach zu sagen, Mensch, komm. Dann lass es uns sein. Mich bringt das in große Schwierigkeiten und in Konflikte. Ich möchte das nicht mehr. Und wenn er auf einer freundschaftlichen Ebene das nicht führen kann, eure Beziehung, also nur unterhalten, dann müsst ihr es ganz sein lassen. So, das ist das, was ich dazu sagen kann. Und zu der anderen Sache, Alexander, halt, sei vorsichtig, halt Augen und Ohren auf. Ich wünsche dir nur alles Gute und Glück, dass das alles klappt. Dass du nicht ausgenutzt wirst und dass das gut läuft und dass ihr eine gute Beziehung führt, dein Mann und du. Das wünsche ich euch. Mhm. Ja? Danke. So, und das andere lass mal lieber sein. Nicht lieber, lass es sein. Das ist nicht gut. Ja, ich stehe auch kurz davor, durchzudrehen, weil ich nicht mehr weiß, was ich da jetzt noch machen soll. Weil ich habe ihm das schon gesagt, ich möchte das so nicht mehr und hast du, dann kommt halt übt der Druck auf dich aus, erst diese Affäre? Nein, das macht er das nicht. Also der bedroht dich nicht oder sowas? Nein. Ich hatte schon Sorge. Du musst Nein sagen, Alexander. Nein. Ganz einfach. Ein Wort. Mhm. Viel Glück dabei. Ja, danke. Alles Gute. Tschüss. Danke. Tschüss. So, meine Lieben, ich möchte kurz mal in eigener Sache etwas sagen. Ich hatte am Samstagnacht eine Benefiz-Lesung in der JVA in Siegburg. Und das war eine sehr schöne und interessante Veranstaltung und die Jungs, die im Publikum saßen, waren sehr aktiv und wir haben uns auch viel unterhalten. Und da meinten die Jungs, ob ich nicht mal in der Sendung einen Gruß nach Siegburg sagen könnte. Und das mache ich sehr gerne. Ich möchte jetzt die Homies von der JVA Siegburg recht herzlich grüßen. Es hat mir sehr gut bei euch gefallen und ich komme sehr gerne wieder in den Knast und dann sehen wir uns vielleicht im nächsten Jahr bei einer erneuten Lesung. Also Grüße nach Siegburg. So, weiter geht es mit dem Klaus. Und Klaus ist 52. Guten Morgen, Klaus. Nee, 59. Oh! Entschuldigung, Klaus 59. Hallo. Mensch, Domian, ich möchte erstmal meine Hochachtung aussprechen. Ich verfolge jetzt bei Fernsehen das Programm von dir. Und es ist doch erstaunlich, dass du auch quasi in so einer öffentlichen Bühne bist und immer präsent. Und ich frage mich immer, wie macht der das nur? Da ist, wenn du deine Zeit hast, von die Wochen, wo die Sendung läuft, bist du immer fit, bist du immer da, ne? Fit bin ich nicht immer, aber ich hoffe, man sieht es mir nicht so an, wenn ich nicht so fit bin. Denn das ist ja menschlich, dass man nicht jeden Tag... Meine größte Hochachtung, dass du da bist und das so toll machst. Vielen, vielen Dank. Sehr netter Einstieg. Aber was ist dein Thema? Ja, das ist Wetten, dass. Das ist Wetten, dass. Und meine ganz, ist wahrscheinlich fallen jetzt ein paar vom Hocker. Hm. Aber ich... Ich bin gespannt. ...hatte spontan eine Idee und zwar begründet, hat das in dieser Sekunde, es begründet durch alle Welt spricht im Moment gerade, nee, alle deutsche Welt, ne? Ja. spricht doch oft von Frauenquote und hin und her. Und da habe ich gesagt, wieso macht das nicht Cindy von Marzahn? Ach so. Also alle denken jetzt, wer könnte... Ja, warum nicht? Ne, wer kann dem schönen, blonden Gottschalk das Wasser reichen? Und in Kombination mit Michelle Hunziker. Zum Beispiel, also verstehst du, also, oder vielleicht, man hat ja dieses typische Bild, ne? Ja. Da ist ein Moderator und er hat eine Assistentin. Ja. Jetzt machen wir es mal andersrum. Einen hübschen jungen Mann. Da kommt Cindy von Marzahn, auch nicht so schlank wie die Klum, ne? Ja, ja. Ist was ganz anderes. Und die hat dann einen Assistenten, zum Beispiel würde dann vielleicht sogar Habe Kerkeling den Assistenten machen. Nee, das macht er nicht, das glaube ich nicht. Nein, das macht er nicht. Aber ich dachte... Nein, da müsste so ein ganz knackiger, junger Kerl dabei sein. Was? Ja, vielleicht hört das ZDF zu. Auf die Idee ist ja, glaube ich, noch keiner gekommen. Ganz schicker Modeljunge von Karl Lagerfeld. Sowas, genau. Vielleicht der Freund von Karl Lagerfeld. Der ganz, ganz zärtlicher, sportlicher, schöner, junger Mann. Und dann Cindy aus Marzahn, wetten das? Also es muss ja nicht Cindy sein, ne? Nein, aber es ist wirklich ein Desaster, glaube ich, für das ZDF, dass Kerkeling abgesagt hat, weil sie jetzt nicht so richtig wissen, was los ist. Meinst du das wirklich? Ich glaube, das ist ja fast so ein bisschen wie der Vatikan, so diese ja. ganzen ja. Programme die Macher, ne? Also, ja, aber es ist wirklich auch sehr schwer, in diese Fußstapfen zu treten. Man müsste, wenn dann, was ganz Neues präsentieren. Genau. Also ich fände, heute sagt der ehemalige Chef von RTL, sagt, man sollte das Format jetzt sterben lassen, das wäre nicht weiter zu beleben. Ich finde, man sollte das ein Jahr auf Eis legen und dann wirklich in aller Ruhe suchen, und ich bin sicher, dass man einen sehr guten Moderatorin finden würde. Jetzt so aus der Hüfte schießen schnell, fände ich gar nicht so sehr gut. Aber dein Vorschlag ist Cindy. Ich bin ja auch ein großer Fan von Cindy, muss ich sagen. Ich finde, diese trifft sehr mein Komikzentrum. Ich muss sehr viel über sie lachen. Ja, weil ich sag mal so, der Gottschalk, der hat ja auch sowas Humorvolles. Ja. Ein Stück weit in die Richtung geht, wenn er moderiert. Ja, ja, ja. Ne, und ich kann mir vorstellen, wenn ich jetzt mal so mit Cindy sprechen würde, ne? Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass sie sich mal überlegt, da wäre was drin, ne? Die ist ja schon unterwegs gewesen, hat da Leute besucht, berühmte Leute hier, diesen einen Grafen oder was es war, ne? Ja, ja, ja. Also hätte da ja keine Schwierigkeiten, ne? Die hat ja Kraft, die Frau. Wer weiß, vielleicht kommt auch alles ganz anders und im Jahre 2013 wird das wieder Thomas Gottschalk machen. Wer weiß es? Wer weiß es? Unser neuer Hannes Hesters. Ich danke für dein Statement. Ja, deinen Vorschlag, lieber Klaus. Ich bedanke mich ganz herzlich und vielleicht hat das noch irgendwie eine Zuschauerin oder Zuschauer irgendwie ein bisschen beflügelt, ja, da auch nochmal. Es ist ein kleines Spiel jetzt, was man hier so betreibt. Ja. Ich danke für deinen Anruf, wünsche dir alles Gute, Klaus. Ja, Mensch, und für dich und deine Sendung das Allerbeste, also Gottes Segen, Gesundheit, Frohsinn und allen erdenklichen Erfolg. Wir verneigen uns, vielen Dank. Und wenn, darf ich ein Autogramm haben? Sehr gerne, wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift. Wunderbar, herzlichen Dank. Klaus, tschüss. Ciao. Tschüss. 1.35 Uhr. Ich möchte euch gerne sagen, was für ein Hauptthema wir diese Woche haben. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben wir ja Themennacht und das Thema heißt offene Rechnung. Ich möchte am Mittwoch sehr gerne mit Leuten reden, die große Rachegefühle haben, weil ihnen zum Beispiel der Partner ausgespannt wurde, weil sie gelinkt wurden oder weil ihnen etwas Schlimmes angetan wurde oder auch mit Leuten, denen andere noch etwas schulden. Kohle im Klartext. Also offene Rechnung. Viele von uns haben das ja. Sehr viele Leute haben ja irgendwelche offenen Rechnungen, wo sie denken, da ist mir Unrecht getan worden und das muss irgendwann nochmal gut gemacht werden. Wenn ihr eine offene Rechnung mit jemandem habt und mir gerne davon erzählen wollt, dann meldet euch doch schon unter der Mailadresse domian@wdr.de oder gerne natürlich dann auch während der Sendung und vor der Sendung. Jetzt weiter mit der freien Themennacht. Hier ist Angie Angie ist 66. Ja, hallo Domian. Darf ich Angie sagen oder Angie? Ja, Angie. Angie. Das sagen die meisten, ja. Wahrscheinlich heißt du Angela. Angelika. Angelika. Aber das mag ich nicht. Ich verstehe. Das ist immer so streng und wenn einer sauer ist mit mir, sagt er Angelika. Also könnte ich jetzt sagen, Angelika, was ist dein Thema? Ja, Astrologie. Astrologie? Ja. Ehrlich? Ja, Astrologie. Ich bin der Meinung, also ich, dass Astrologie auch eine Sucht werden kann. Es gibt so viele Süchte, Rauchen, Saufen und Drogen und so weiter und Spielsucht. Und bei mir habe ich jetzt festgestellt, dass ich, glaube ich, da süchtig bin. Wenn ich ein Problem habe... Ja, was machst du dann? Dann rufe ich, ich habe 3 bis 4 Astrologen, die auch relativ bekannt sind und die rufe ich dann an. Und die nehmen schön Schotter. Angefangen hat es vor ein paar Jahren, vor 6 Jahren. Da habe ich eine Astrologin angerufen, die kannte ich aus dem Fernsehen und die hat einen guten Eindruck auf mich gemacht. Und die hat dann von einer Freundin von mir den Tod vorausgesagt und der ist dann 10 Tage später eingetroffen. Ja, und seitdem, muss ich sagen, bin ich da fasziniert von... Stopp, das ist natürlich ein dramatischer Fall. Ja. Erzähl mal, du hast die angerufen, die kannte dich vorher nicht. Nein, die kannte mich vorher nicht. Ich muss aber dazu sagen, man braucht ja die genaue Geburtszeit und den Ort, das stimmt bei mir also definitiv. Das hast du ihr gesagt, die genaue Geburtszeit und den Ort. Ja, also Astrologie funktioniert nur so, alles andere. Ja, genau. Und wie kam die dann auf deine Bekannte, auf deine Freundin? Ja, ich hatte da Probleme, weil die ist also eine Generation älter als ich gewesen. Und mit der habe ich also, das war eine berühmte Staranwältin, also auf Deutsch gesagt, weil ich auch aus dem Metier kam. Also jetzt bin ich ja inzwischen verrentet. Und da hatte ich also so Probleme, die hat dann so langsam abgebaut und die Gespräche, mit der habe ich jeden Tag telefoniert, jeden Tag. Sie hat das auch von mir erwartet. Also die hat abgebaut, weil die krank war? Ja, ja. Irgendwie kränklich so, also auch altersmäßig. Und das hattest du der Astrologin auch erzählt dann? Ich habe ihr gesagt, ja, wie das weitergeht. Aber du hast ihr erzählt, dass die Frau krank ist und dass ihr so telefoniert miteinander. Ja, dass ich die so telefonisch mehr oder weniger betreue. Wir haben uns an Geburtstagen gesehen und so. Und die hat den Bruder, der ist 3 Jahre älter. Weißt du, was ich jetzt gerade spontan denke? Nee. Dann ist das keine große Kunst zu sagen, die Frau stirbt bald. Wenn du... Nein, die hat gesagt, folgendes... Nee, die hat gesagt, also das war am 31. Januar. Und dann hat sie gesagt, die wird in den nächsten 2 Wochen sterben am Wasser. Und dann habe ich gedacht, na, das kann ja schon mal gar nicht sein. Wieso am Wasser? Weil die nicht mehr verreist sind und die lebte mit ihrem alten Bruder zusammen. Ach so, am Wasser. An Wassersucht oder irgend sowas, sondern nee, am Wasser. Irgendwie am Wasser. Ja. Dann habe ich gedacht, na, also die verreisen doch nicht, das kann ja alles gar nicht sein. Und habe das dann erstmal angezweifelt und habe gedacht, na, also so ein Blödsinn. Und dann ist die dann am 10. Februar verstorben. Und das Wasser, die haben ein Riesengrundstück gehabt mit einem Weiher, mit einem riesengroßen Weiher. Und das war das Wasser. 10 Tage später ist sie also die Treppe runtergestürzt und ist dann 4 Tage später drauf gestorben, daraufhin. Aber sie ist nicht direkt an dem Weiher gestorben? Nee, der war ja nur 10 Meter weiter weg vom Haus, also ja, am Wasser. Kann auch ein Zufall gewesen sein, dass die nun gerade einen Weiher im Garten aber, hat. Die hat aber einen sehr guten Ruf, diese Dame. Ja. Und das hat mich jetzt so in den Bann gezogen, dass ich seitdem, das ist jetzt 6 Jahre her, dass ich demzufolge jetzt, also ich betrachte mich als süchtig. Sag und ich mal, denke, das interessiert jetzt auch mal andere Leute. Ja. Also ich gehe nicht zu Wahrsagern und Hellsehern und Kartenlegern, sondern rein die Astrologie. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das eine Sucht ist, aber ich habe das Gefühl. Was glaubst du, wie viel Mal hast du schon in diesen Jahren mit einer Astrologin gesprochen? Ach, einmal im Monat. Und wenn mir das eine nicht passt, rufe ich die nächste an. Also mehrfach im Monat manchmal. Ja, und die widersprechen sich auch zum Teil. Was kostet so ein Telefonat? Zwischen 50 und 100 Euro. Boah. Ja. Und die widersprechen sich auch untereinander. Ja. Aber das allein sollte ja schon ein Indiz sein, dass das alles Humbug ist. Ich sag mal. Ja. Provokant. Aber es ist komischerweise bei jedem immer was Wahres dran. Also das verunsichert einen. Und ich möchte eigentlich nur auch darauf aufmerksam machen, dass es eben auch eine Sucht sein kann. Das glaube ich. Das glaube ich wirklich, dass man, weißt du, nicht nur, dass es eine Sucht ist, sondern dass man auch in eine psychische Abhängigkeit gerät. Ja. Ich fühle mich gar nicht wohl dabei. Dass du jedes Problem und jede Lebensangelegenheit mit einem Astrologen dann besprechen musst. Es ist furchtbar. Also ich hatte dann vor 3 Jahren Herzinfarkt. Dann war ich also auch sehr verunsichert mit Ängsten. Also das hat wohl jeder, der einen Herzinfarkt hatte, so ein Jahr danach. Diese Ängste, wenn dir schlecht wird, jetzt ist wieder was und jetzt ist wieder was und so. Ja. Das ist aber ganz normal. Und da habe ich das dann auch wieder verstärkt in Anspruch genommen und habe dann immer gefragt, ja, wann, wie lange geht's mir noch gut und wie wird es enden? Und so kam eins zum anderen. Dann hatte ich etwas familiäre Probleme mit dem Sohn. Aber ich will mal im Einhang, wenn du fragst, wie lange, wann kommt das Ende, wie lange muss ich noch leiden oder wie lange geht's mir schlecht? Ja, das ist doch schrecklich, wenn dir das jemand sagt. Das tut dir doch gar nicht gut, egal ob der nun die Wahrheit sagt oder nicht die Wahrheit sagt. Vor so etwas sollte man sich auch schützen. Stell dir mal vor, der sagt, es dauert noch lange, es geht dir noch lange schlecht. Ja, die eine hat gesagt, ich werde 83 Jahre alt und das glaube ich einfach nicht. Ja, das ist ja schon, stell dir mal vor, die hätte gesagt, du wirst 67, dann wärst du jetzt in Panik schon. Ja, ich bin ja sowieso schon in Panik. Also ich bin zweimal reanimiert worden, ich hatte ein Schweineglück, zweimal. Und meine Uhr war noch nicht abgelaufen, so sehe ich das. Aber man hat ja dann irgendwie noch mehr Probleme, also familiär, finanziell habe ich Gott sei Dank keine. Aber eins kommt zum anderen und die Frage ist ja immer, was bringt einem ein solches Gespräch? Ja, was bringt dir, wenn du eine Zigarette rauchst oder wenn du dich vollsaufen lässt? Wenn du so vergleichst, hast du recht, ja. Ja, und es ist ganz furchtbar. Und das Schlimme ist, ich kann es mir also irgendwie finanziell leisten. Und mein Thema war dann, das habe ich dann aber, da war ich dann zu spät, habe ich mich dazu geschaltet. Da war so ein Thema bei dir. Übernatürlich, vor 2 Wochen. Nee. Hey. Ach Gott, wie hieß das nochmal? Die Zeit läuft einem davon. So ja, genau. Ja. Und da habe ich jetzt auch wieder zwei unterschiedliche Astrologinnen angerufen, weil ich wohne ja hier im komischen, will nicht sagen woher, also fühle mich hier nicht wohl. Man sieht es an der Vorwahl, wo ich wohne. Ich habe schon immer gesagt, vor 30 Jahren, als ich herzog, ich habe 25 Jahre lang in Köln gelebt. Warum ziehst du nicht zurück nach Köln? Genau, das ist mein Problem. Frage ich das gerade. Du sagst, du hast finanziell keine Probleme. Nein. Dann, ich weiß nicht, hast du dein Haus, eine Wohnung, wo du jetzt wohnst? Ich habe viele Bekannte, Freunde findet man hier nicht so gut. Okay, und ich bin 4-mal im Jahr in Köln, fühle mich dort sau wohl. Was spricht gegen Köln, hierher zu ziehen? Ja, ich habe jetzt Astrologen angerufen. Die eine sagt, ja, ich werde dort total glücklich. Die andere sagt, um Gottes Willen, das nicht. Angie, das ist doch alles Quatsch. Wenn du dich, braucht man kein Astrologe sein. Wenn du mir sagst, du fühlst dich da, wo immer du da auch wohnst, nicht wohl und schon seit Jahr und Tag nicht wohl, kann ich gut verstehen. Ich habe auch mal wo gewohnt, wo ich mich überhaupt nicht wohl gefühlt hat. Dann zieht man da weg. Und wenn man eine Sehnsucht hat, wenn deine Sehnsucht die Stadt Köln ist, du lieber Himmel, dann aber so schnell wie möglich organisier dir eine schöne Wohnung und einen Umzug, bist du hier und lass es dir gut gehen. Ich hatte ja schon fast eine Wohnung und dann habe ich wieder eine Astrologin angerufen und hat die gesagt, nee. Das ist absurd. Also ich will ja nur darauf aufmerksam machen, dass, also ich empfinde das als Sucht. Du lässt dich viel zu sehr bestimmen von diesen Leuten. Ich bin normalerweise nicht süchtig. Ich rauche noch etwas, muss ich zugeben. Ich trinke kaum was. Ich habe sonst... Ich halte das für ein psychisches Problem, was du da hast. Ja, das ist wahrscheinlich. Für ein behandelbares psychisches Problem. Behandlungsbedürftiges psychisches Problem, wenn es so krass ist. Ja. Ja, finde ich schon. Ja. Such dir Hilfe. Such dir bei einem Therapeuten Hilfe, dass du emanzipiert wirst von diesem ganzen Kram. Ja. Und entscheide deine eigenen Sachen und zieh um Gottes Willen bald nach Köln. Ja, das haben meine Ärzte auch gesagt. Sie bedauern das, dass sie eine nette Patientin verlieren, aber sie können es nur befürworten. So, siehst du. So, was willst du mehr? Ich rufe eine Astrologin an und da sagt die eine das und die andere das. Habe ich schon verstanden. Du wirst jetzt demnächst keine Astrologin mehr anrufen, sondern einen Termin bei einem Therapeuten machen. Mein Gott. Was heißt mein Gott? Ist es schlimmer, zu einem Therapeuten zu gehen oder jeden zweiten Tag einen Astrologe anzurufen? Ja, es ist... Ich will eigentlich auch jetzt nur darauf aufmerksam machen, dass manchen Leuten das bewusst wird, weil ich habe schon öfter davon gehört, Bloß ich bin noch nicht so weit, dass ich Hellseher und Wahrsager anrufe. Also bei mir beschränkt sich auf die Astrologie. Ja, ich glaube, das betrifft viele Leute. Weil ich mich auch befasst habe und mit den Aszendenten und so. Und es ist schon an den Charakterzügen irgendwo was Wahres dran. Das ist jetzt meine Überzeugung. Kann ja sein. Wer da zusammenpasst. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Das kann ja sein. Ich will es auch gar nicht, wer sich damit beschäftigt. Ist auch hier seine Sache. Aber wenn es so läuft wie bei dir, muss man einen Punkt setzen. Und der Punkt ist klar zu setzen, nämlich durch Hilfe. Wenn man süchtig ist, sucht man Hilfe. Ja. Und wo du Hilfe kriegen könntest, zum Beispiel auch in Köln, wenn du bald nach Köln ziehen solltest, kriegst du jetzt von meinem Psychologen erzählt von Inga. Der ruft dich an. Ja, okay. Bist du einverstanden? Ja, ich bin einverstanden. Das ist sehr gut. Ich habe mich gefreut, dass du angerufen hast. Ja. Ich hoffe, dass du demnächst keinen Astrologen mehr anrufst. Und dass du dir professionelle Hilfe... Ich denke dann jedes Mal, Mensch, war doch echt scheiße, was ich da gehört habe. Ich rufe da nie mehr an. Und dann ist eine Woche vergangen, dann rufe ich doch wieder an. Ja, so darf es nicht sein. Ja, alles klar. Wir melden uns gleich bei dir. Dankeschön. Tschüss, Angie. Und alles Gute. Tschüss. Tschüss. Jetzt kriege ich wahrscheinlich eine Flut von bösen Mails von Astrologen, die sagen, du machst uns unsere Kundschaft kaputt. Aber das ist nun mal so meine Meinung, wie wir es gerade hier im Gespräch mit Angie gehört haben. Peter ist 43. Hallo Peter. Ja, guten Abend, Domian. Peter, ja. Über was reden wir? Ja, eigentlich über Selbstmord, ne? Weil ich war jetzt am Wochenende, Samstagabend dabei, wo ein Motorradfahrer vom Zug überrollt worden ist. Und ich wollte eigentlich nur sagen, ich habe selber auch mal einen Selbstmordversuch hinter mir mit 18, da habe ich 8 Tage im Koma gelegen. Moment mal, du hast gesehen, wie ein Motorradfahrer vom Zug... Nee, gesehen nicht. Wir haben nur den Aufschlag gespürt und auch gemerkt, wie der Zug über was drüber fährt. Und ach, du warst im Zug? Dingen, wie bitte? Du warst im Zug? Ich war im Zug, ganz vorne. Ne? Aber ein Motorradfahrer ist ja nicht unbedingt ein Selbst... Mensch, der sich... Nein, ein Selbstmörder ist es nicht unbedingt. Aber wir denken mal, dass es ein Selbstmord war, weil das war... beim Bahnübergang, der mit Schranken gesichert war und mit Rotlicht und bedenkt mal, dass es ein Selbstmörder war. Und woher wisst ihr, dass es ein Motorradfahrer war? Das stand in der Zeitung, in der Ibbenbürener. Das war der Zug von Rheine nach Osnabrück nach Rheine und das war in ungefähr in Ibbenbüren. Verstehe. Aber also in der Zeitung stand... Zug richtig überrollt worden. Das haben wir also mitgekriegt. In der Zeitung stand aber nichts darüber, ob es nun wirklich jemand war, der sich das Leben genommen hat oder ob es ein Unglück war. Nein, über Selbstmörder stand da nichts. Da stand gar nichts. Nein, über Selbstmörder nicht. Das war also nicht klar, warum er das gemacht hat, aber da stand nichts. Vielleicht wollte der einfach noch schnell rüber. Bei manchen Schranken kann man ja mit dem Motorrad so durch sich schlängeln und das ist passiert. Ja, das kann auch sein. Nee, aber worauf ich hin wollte, dass ich ja selber auch mal einen Selbstmordversuch hinter mir hatte, wo ich dann 8 Tage im Koma gelegen habe. Da war ich 18, heute bin ich 43 und glücklich verheiratet und habe ein Kind. Also ich kann nur jedem davon abraten, sich umzubringen. Man weiß nicht, was die Zukunft bringt. Nur weil man meint, es ist einfach nur ein bisschen düster, ne? Mhm. Ja, also ich kann nur jedem davon abraten. Selbstmord ist keine Lösung. Und wie gesagt, ich bin heute glücklich verheiratet. Ich kenne meine Frau seit 20 Jahren. Mhm. Was war denn damals? Weswegen wolltest du dir das Leben nehmen? Ich habe auch psychische Probleme und so und das war einfach alles zu viel für mich in der Zeit. Und wie hast du dir das Leben? Ja, mit Medikamenten. Ich muss also ziemlich starke Psychopharmaka noch nehmen und die muss ich heute auch noch nehmen. Ich kriege heute andere Medikamente wie damals, aber die Nebenwirkungen damals und dann Freundinnenschluss gemacht und Pubertät alles, und kam alles zusammen. Und wie bist du denn damals in der Zeit an solche Medikamente gekommen? Über einen Arzt, über einen Psychiater, der hat mir die verschrieben. Und da hast du eine Überdosis genommen? Ja, eine ziemlich große Überdosis. Und du hast die eingenommen und wo hast du dich dann hingelegt? Ja, bei mir zu Hause im Jugendzimmer, wo ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe. Und wann haben die dich, nach wie viele Stunden haben die dich gefunden? Ja, also ich habe mich abends um 10 hingelegt und morgens um 8, wo sie mich dann normalerweise geweckt haben oder auch nachgeguckt haben, haben sie mich dann gefunden und da war ich auch schon bewusstlos. Mhm. Und dann lagst du so lange im Koma? Ich lag 8 Tage im Koma und hatte auch richtig Schläuche und so überall im Körper und wurde richtig entgiftet. Ja, und nach 8 Tagen bin ich dann wieder aufgewacht und war dann erst durch die vielen Medikamente noch gar nicht ganz da. Und da kam ein Amtsarzt und der hat mich dann nochmal eingewiesen in die Psychiatrie. Mhm. Und wie gesagt, da war ich dann in Osnabrück und war dann auch nur ungefähr 6 Wochen da und dann... Aber du musst heute noch Medikamente nehmen wegen des Vorfalls? Ja, ich bin psychisch erkrankt, ja. Und die psychische Erkrankung ist zurückzuführen auf diesen Selbsttötungsversuch? Nein, nicht auf die Selbsttötung. Nee. Die kam davor schon. Ich bin mit ungefähr 16 das erste Mal, musste ich in die Psychiatrie. Ah, verstehe. Und da kam auch wieder zu viel zusammen. Meine Oma war gerade gestorben und ich habe das mitgekriegt, oder wir haben das mitgekriegt, weil die halt unten bei uns im Wohnzimmer gelegen. Mhm. Und wir mussten also, wenn wir zur Schule mussten oder zur Arbeit, dann mussten wir da morgens immer dran vorbei und irgendwann war sie natürlich dann tot. Morgens sind wir runtergekommen, da war dann schon das Bettlaken drüber gezogen und naja. Mhm. Und all das ist dir jetzt wieder in den Kopf gekommen, als du im Zug gesessen hast und am Samstag das passiert ist? Das ist mir alles auch in den Kopf gekommen. Mhm. Das ist vor allen Dingen den Schrei, den kriege ich nicht unbedingt aus den Ohren von diesem Motorradfahrer. Ach, das habt ihr gehört? Das habt ihr gehört. Mhm. Ja. Das kriege ich nicht so richtig aus dem Kopf. Und da kam auch ziemlich viel hoch dann von meinem Selbstmord, überhaupt das ganze Psychische kam dann kurz wieder hoch. Wahrscheinlich musst du doch auch sehr viel darüber nachgedacht haben bei Robert Enke, als er sich das Leben genommen hat. Das habe ich eigentlich nicht so mitverfolgt, weil ich kein Sportfan bin. Ne? Ja gut, das ging ja weit über den Sport hinaus. Das ist ja ein großes Thema. Da war, ja gut, er hat sich jetzt, das kam so in den Medien, der hat sich auch, glaube ich, mit Medikamenten... Nein, der ist vor dem Zug gelaufen. Ach, vor dem Zug. Mhm. Ja gut, aber habe ich nicht so mitgekriegt, aber vor allen Dingen ist es ja nicht dasselbe, als wenn man das live mitkriegt, als wenn man das nur in den Medien... Natürlich. Ja. Der Zug hat dann gestoppt? Nein, der hat nicht gestoppt, das muss man dazu sagen. Ich weiß nicht warum, aber er hat nicht gestoppt. Der ist dann durchgefahren bis rein, bis zur Endstation. Und ihr habt einen Rucken gespürt in dem Zug? Ja, wir haben richtig den Aufprall gespürt und wie gesagt, dass er wirklich auch, dass er über was rübergefahren ist, das konnte man spüren im Zug. Da war dir klar, es ist was Schlimmes passiert? Wie bitte? Da war dir klar, es ist etwas Schlimmes passiert? Das war uns eigentlich klar, ja. Wir haben mit mehreren da gesessen, vorne, ganz vorne, und das war uns eigentlich klar, ja. Okay, also aufgrund deiner Lebenserfahrung ist dein Appell, sich Hilfe zu suchen, so habe ich es jetzt verstanden, und nicht diese Notlösung, die vielleicht keine Lösung ist oder in den seltensten Fällen eine Lösung ist, zu ergreifen. Ich denke mal, Selbstmord, wenn man wirklich unheilbar krank ist, das ist vertretbar. Mhm. Aber wenn man einfach nur Depressionen hat, Liebeskummer oder irgend so ein Blödsinn aus der Jugend oder auch später... Hast du völlig recht. Das ist keine Lösung. Und genau. Da sollte man sich auf jeden Fall Hilfe suchen. Und die kann man überall bekommen? Ja, sicher. Aber ich bin heutzutage 43, ich bin seit 20 Jahren verheiratet, habe einen Sohn von 9 Jahren, bin glücklich verheiratet. Gut. Mit 18 wollte ich mich umbringen. Hätte ich mich umgebracht, wäre ich nicht mehr da. Dann wäre mein Sohn nicht da, dann hätte ich meine Frau nie kennengelernt. Ja. Peter, ich danke dir sehr für den Anruf und dass du uns so von deiner Geschichte erzählt hast und so einen Aufruf gestartet hast hier. Vielen Dank, alles Gute wünsche ich dir. Schönen Abend, Bruder. Dankeschön, tschüss. Tschüss. Und hier ist Andreas, jawohl, 41, hallo Andreas. 42. Ah, 42, ja. Heute haben wir sogar mit den Jahreszahlen hier. Andreas, was ist dein Thema? Ja, Wetten, das natürlich. Ja gut, das ist aber heute... Ja, kommt groß an hier bei uns. Das ist am Anfang, dass du darüber sprechen willst, klar. Natürlich. Also, dein Favorit. Ja, da habe ich schon große Erheiterung mit geerntet. Ich bin gespannt. Ich bin allen Ernstes der Meinung, klar, dass Florian Silbereisen aber weißt du warum? Also, es gibt ja in Deutschland, glaube ich, seit langem keinen richtig großen Showmaster mehr. Also, Thomas Gottschalk ist wahrscheinlich noch so der Letzte. Aber einer der ganz Großen war, glaube ich, noch Rudi Carrell. Und der hat den Silbereisen nämlich geadelt, indem er ihm das zugetraut hat. Jetzt nicht konkret Wetten, das, aber er hat gesagt, so, das ist doch noch so einer, die das übernehmen können, die da in diese Fußstapfen treten können. Nur. Und deswegen, und wirklich nur deswegen, könnte ich mir das vorstellen. Ich kenne überhaupt keine Sendung mit dem. Ach, du hast den noch gar nicht gesehen? Naja, also... Da kommt ich weiß nicht, die lustigen Musikanten oder irgendwas mit Volksmusik. Also mit Volksmusik irgendwas. Ja, also so viel Alkohol gibt's bei mir zu Hause nicht. Das ist das... Also, ich habe ihn schon gesehen, also im Fernsehen. Ja, ich so eine ganze Sendung? Na, die ganze Sendung habe ich mir nicht angetan, aber einen großen Teil schon, ja. Nein, jetzt ohne... Nein, also natürlich... Nein, er hat natürlich... Ich mal 5 Minuten irgendwo in Action gesehen. Ja, der Junge macht das gut, da muss man gar nicht reden. Wenn das auch nicht unser Geschmack vielleicht ist, die Volksmusik, der macht das gut. Aber ich glaube, dass der nicht zu vermitteln wäre bei diesem beim Wetten-das-Publikum. Weil es haftet doch zu sehr an ihm, dieses etwas verstaubte Image der Volksmusik. Und die Jungen würden abgehen, die würden laufen gehen, die jungen Zuschauer. Ja, aber guck mal, sitzen da so viele Junge im Publikum bei Wetten, dass? Die Jungen sitzen da, wenn da eine dementsprechende Combo auftritt. Ja, aber wichtig für das Fernsehen ist ja nicht, wer im Publikum sitzt, sondern wer vor dem Fernseher sitzt. Und die Marktanteile der jungen Zuschauer bei Wetten, dass sind sehr respektabel, die Gottschalk holt. Ich glaube, die holt der, weil er Gottschalk ist und weil diese Sendung so ein Riesenformat ist. Also wenn man jetzt wirklich guckt, ich meine, die Sendung kann ja so in dem, ich glaube, so kann die eh nicht weiter bestehen. Die müsste eh ein bisschen angepasst werden und sich ein bisschen verändern. Bitte. Ich glaube einfach, dass da wirklich jemand dran muss, der das Format zu einem großen hat. Und ich würde mir dieses durch meine kleinen Erfahrungen, die ich mit Florian Silbereisen habe, gar nicht zutrauen. Aber ich fand dieses, also es hat mich echt sehr beeindruckt, dass Rudi Carrell das kurz vor seinem Ableben dieses Lob ausgesprochen hat. Wie gesagt, der Junge macht das in seiner Sendung gut. Da gibt's gar nichts zu reden. Der führt den ganzen Samstagabend durch eine Riesenshow. Vor einem riesen Publikum. Er singt, er tanzt und das muss man schon respektieren. Also wir haben ja nun interessante Namen heute. Wir haben Kai Pflaume, Andrea Kiewel, wir haben Cindy aus Marzahn, wir haben Florian Silbereisen. Ja. Also ja. Niemand hat, also wer ja nun auch sehr groß gehandelt wird, ist Pilawa. Jörg Pilawa, ja. Kerner wird gehandelt. Kerner? Ja, auch. Ach, der kommt wieder heim, ja? Ja, ich weiß es ja nicht. Oder ich will heim und zurück. Ich will ja keine Gerüchte streuen. Dann wird in den Zeitungen nach Stefan Raab gerufen. Ja, ach, und Dieter Bohlen und Oliver Pocher und Oliver Geissen. Ja. Und Barbara Schöneberger. Barbara Schöneberger wird auch. Und weißt du wen noch? Der Götz Alsmann. Götz Alsmann. Den habe ich noch auf keiner Liste gesehen, aber ich glaube, der hätte das, aber der ist, glaube ich, echt zu nischenmäßig unterwegs. Vielleicht. Es ist, glaube ich, auch ganz, ganz schwierig, so einen Kunstgriff zu kriegen, dass man ein so unglaublich breit gefächertes Publikum ansprechen kann. Das hat Frank Elstner sehr gut geschafft damals, als er angefangen hat mit Wetten, dass. Ja. Er könnte das natürlich auch mit Bravour weitermachen, aber ich weiß nicht, ob er sich das noch antun wird, diesen Stress nochmal zu machen. Ja. Ach, naja, aber der ist doch nun auch, also jetzt nicht mehr so. Ich vermute, er wird es auch nicht machen, weil das auch wahnsinnig anstrengend ist, so ein Ding zu moderieren. Aber ich glaube, wenn man ein Jahr wartet, haben wir einen guten Kandidaten. Ich bin sicher, dass sich das schon entwickelt. Hast du einen Favoriten? Im Moment noch nicht, aber ich glaube, am Horizont tut sich was. Na, oh, da weiß doch schon einer mehr. Andreas, ich danke für deinen Anruf. Ja, sehr gerne. Alles Gute wünsche ich. Danke. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute. Das war unser Start in die neue Woche in der Technik. Tobias Linke. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen mit einer freien Themennacht. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen und ihr könnt auch sehr gerne mailen. Wenn ihr mailt, bitte nicht die Telefonnummer vergessen. Und unsere Sendung am Mittwoch heißt, in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag, heißt offene Rechnung. Mit wem habt ihr eine offene Rechnung noch zu begleichen? Jetzt wünsche ich euch eine schöne Nacht und eine gute Nacht und sagt bye bye. Bis morgen.